that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com. Hallo, hier ist Mirko. Hallo, hier ist Axel. Ja, und wir sind hier bei den ArkhamInsiders.com und wir sind natürlich die Arkham Insiders. Das heißt, wir wollen uns über H.P. Lovecraft unterhalten. Genau, wir sind, soweit wir das sehen, der erste deutsche Lovecraft-Podcast und für die erste Folge haben wir uns überlegt, dass wir über unsere persönlichen Erlebnisse berichten wollen. Wie sind wir eigentlich an H.P. Lovecraft drangekommen? Was waren unsere ersten Erfahrungen mit diesem außergewöhnlichen Schriftsteller? Ja, das ist eine Art Lovecraft-Moment. Mhm. Und viele kennen den Namen H.P. Lovecraft, die wissen schon, was der gemacht hat. Der Cthulhu-Mythos ist quasi allgegenwärtig. Wenn man sich viele der modernen Horrorfilme und Filme seit eigentlich, man kann sagen Aliens oder Alien, nicht Aliens, Alien, oder die Folterkammer des Hexenjägers und alle möglichen Edgar Allan Poe-Verfilmungen, immer wieder taucht irgendwo in irgendeinem Zusammenhang etwas auf, was mit Lovecraft zu tun hat. Es gab eine Psychedelic Rockband gewesen, die nannte sich H.P. Lovecraft, hat eine ganze Menge da seiner Geschichten als Musik vertont. Es gibt selbst Bands wie Metallica, die sich sehr, sehr oft auf Lovecraft beziehen. Lovecraft ist in irgendeiner Art und Weise eigentlich allgegenwärtig. Absolut. Und das ist so ein Aspekt gewesen, diese ganze Lovecraft-Rezeption, die auch bei mir schon relativ früh eine Rolle gespielt hat. Eigentlich noch viel stärker, bevor ich mich überhaupt mit diesem Menschen und seinem Leben beschäftigt habe. Das ja auch absolut interessant ist, lesenswert, hörenswert, erzählenswert, was auch immer. Wie es in einem Zitat so schön heißt, er war seine eigene fantastische Schöpfung. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Deswegen habe ich es auch genannt. Ja, genau. Dem werden wir, wenn wir über Lovecrafts Biografie reden, auch immer mal wieder begegnen. Weil man darf nicht vergessen, dass auch Lovecraft selbst ein Mythenbilder war, was seine eigene Person angeht. Das ist durchaus legitim, das ist völlig in Ordnung. Aber man muss manchmal wirklich gucken, dass in der Lovecraft-Rezeption allzu oft diese Mythen und Legenden, die andere über ihn in die Welt gesetzt haben und die er selbst gerne gepflegt hat, nicht immer ganz der Wahrheit entsprechen. Richtig. Und unter anderem auch deswegen haben wir jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir jegliche Falschmeldungen, Vorurteile und Fehlinformationen mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen. Genau, wir sind die Arkham Insiders und ihr hört es hier als erstes, wenn wir irgendwas finden, was bisher noch unbekannt war. Allerdings, das mit dem bisher unbekannt waren, naja, das ist mittlerweile hat sich das zumindest, was den englischsprachiger Sprachraum auch tut, aber was diesen Sprachraum angeht, hat sich da ja nun einiges in den letzten gut 10 bis 20 Jahren getan. Stichwort hier oder ein ganz wichtiger Name ist S.T. Joshi, der eine Biografie geschrieben hat, sie zuerst hieß H.P. Lovecraft Alive und ist bei Necronomicon Press erschienen. Mittlerweile ist das ganze Ding ungekürzt bei Hippocampus Press erschienen und nennt sich I Am Providence, The Life and Times of H.P. Lovecraft und ist gute 1000 Seiten dick. Ja, zwei schöne Wälzer, also das ist in zwei Bänden erschienen, übrigens gedruckt bei Books on Demand hier in Norderstedt und dieses Werk werden wir Seite für Seite, Wort für Wort, Silbe für Silbe, Buchstabe für Buchstabe durchgehen und ja, so 1000 Folgen haben wir bis jetzt schon angepeilt dafür. Ja, genau. Du hast mir das mit den Buchstaben aber nicht gesagt. Ja, siehst du, einen kleinen Überraschungsmoment habe ich mir für die heutige erste Folge eben auch noch für dich aufbewahrt. Hurra! Ich mag Überraschungen. Aber Hippocampus Press hat noch eine ganze Menge mehr herausgegeben. Unter anderem auch die gesammelten Essays H.P. Lovecrafts. Darunter fallen die Reisebeschreibung. Er war nämlich nicht unbedingt der Stubenhocker, als den viele ihn noch sehen und beschreiben. Es gibt Essays über Literatur. Er hat ja eine ganze Menge in seiner Zeit als Amateurjournalist Literaturkritik geschrieben. Es gibt die wissenschaftlichen Aufzeichnungen, wo er, wo drin steht, Aufsätze über Astronomie. Da werden wir auch noch sehr intensiv drüber reden. Bei Nightshade Books sind einige Briefe erschienen. Bei Hippocampus Press fängt man jetzt an oder möchte, und ich hoffe, dass wir da bald mehr zu erfahren werden, man möchte dort die Briefe, die man jetzt gefunden und katalogisiert hat, kommentieren und in einer gewaltigen Briefausgabe herausgeben, was natürlich eine richtig teure Angelegenheit wird, denn alleine die Briefe, die er mit Robert E. Howard gewechselt hat, das sind zwei Bände, das Ding kostet gut und gerne $100 bis $150. Wow. Ja, und einen kleinen Kritikpunkt, den wir auch bestimmt immer wieder mal anbringen werden, weil ich da wirklich nicht an mich halten kann, das ist die Tatsache, dass solche Sachen unerschwinglich in geringer Auflage sind. Gut, natürlich kann man verstehen, das ist ein Nischenprodukt. Wer möchte sich schon literaturwissenschaftlich mit H.P. Lovecraft auseinandersetzen, außer wir jetzt zum Beispiel und ein paar andere. Aber diese Sachen hier in Deutschland zu bekommen, das ist gar nicht ohne, trotz dieses einen großen Internetversandhauses, dessen Namen mir entfallen ist. Ja. Und es ist kostspielig. Das wiederum ist eine Sache, die der Forschung nicht zuträglich ist. Das muss man kritisieren, oder man darf es zumindest kritisieren. Natürlich, und vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Fanzine oder dieses Fanzine Crypt of Cthulhu, das in den 70er Jahren erschienen ist, das war ja in so einer ganz einfachen Aufmachung und wie gesagt, es erschien eben in Form eines Fanzines und kann nicht mehr als ein paar Dollar gekostet haben, aber es ist teilweise im Internet erhältlich, also es ist teilweise in digitalisierter Form einsehbar, aber klar, das war noch auf einem relativen Low-Budget-Level. Und wenn man natürlich heute versucht, an diese Originalausgaben zu kommen, muss man sicherlich auch einige, mehrere hundert Dollar dafür hinblättern. Man muss tief in die Tasche greifen und die Qualität des Drucks war nicht optimal. Ich habe tatsächlich so eins mal gesehen, das ging. Aha, ja. Okay. Für die damalige Zeit war das schon in Ordnung. Aber inhaltlich, da haben nicht irgendwelche Leute irgendwas geschrieben, sondern das war inhaltlich extrem fundiert. Robert M. Price, soweit ich weiß, hat eine ganze Menge gemacht. Und noch ein paar andere Lovecraft-Forscher, die etabliert sind, die wirklich Koryphäen auf diesem Gebiet sind. Das war schon ordentlich was zu lesen. Natürlich, und also von der Themenvielfalt, von der Bandbreite der behandelten Themen ist das total interessant. Wie gesagt, also einige Texte, einige Ausgaben liegen in digitalisierter Form vor. Und ein Artikel von Robert M. Price, der mich sehr fasziniert hat, man muss eben bedenken, dass es in den 70er Jahren erschienen ist, war Lovecraft und die Außerirdischen. Also er hat sich da zu diesem relativ frühen Zeitpunkt schon damit befasst, inwieweit Lovecraft auf Leute wie Erich von Däniken gewirkt hat. Absolut faszinierende These, für die es auch heute da gibt es genug Anhänger, die dem nachgehen, die dem anhängen, die sich damit beschäftigen und ja, die haben es eben schon in den 70er Jahren getan. Da sagst du was, ich habe irgendwo ein Buch, Cult of the Alien Gods heißt das. Ah, das hast du, das von dem Jason Colavito? Ja, ich such's gerade. Muss natürlich, das ist nicht toll, sich anhören, während ich hier versuche. Da ist es. Ja, das habe ich da. Aha. Und das Ding ist, ich habe es noch nicht gelesen. Das war jetzt ein Thema, was ich nicht als ganz so wichtig angesehen habe. Aber 350, fast 400 Seiten voll mit sowas finde ich schon äußerst interessant. Und immer mal wieder tauchen Aufsätze auf und Besprechungen, die sich mit Lovecrafts Einfluss auf die Präastronautik, so heißt dieses Forschungsfeld, glaube ich, was Erich von Däniken da betreibt, die sich immer wieder darauf beziehen. Und ich meine, es gibt eine ganze Menge skurrile Dinge, die im Zusammenhang mit Lovecraft stehen. Ich habe hier zwei weitere Bücher, wo man wirklich denkt, ja Leute, jetzt kommt mal runter. Das ist Lovecraft, Schatzmeister des Verbotenen und das Buch der Toten Damen, das sich mit dem Necronomicon befasst. Also hier sind Leute, die in der Tat diese ganze Necronomicon-Geschichte äußerst ernst genommen haben. Und das finde ich, naja, mitunter bedenklich. Also gerade dieses, wie heißt das, Schatzhalter? Schatzmeister des Verbotenen. Das ist, glaube ich, ein recht viel geschmähtes Buch. So. Also das muss total peinlich sein. Während dieses andere, das ist Edition AHA, über die wir reden, ne? Das Buch der toten Namen, Necronomicon, das vereint immerhin ein paar ganz interessante Aufsätze und ist nicht so, in Teilen nicht so völlig abspenstig. Ja, es gibt auch... darüber muss man echt eine extra Sendung machen. Ja. Weil es gibt auch eine psychologische Deutung. Ja, unter anderem auch im Zusammenhang mit Arno Schmidt. Die wenigsten wissen, Arno Schmidt war in den letzten Jahren, Monaten seines Lebens ein großer H.P. Lovecraft-Fan. Auch hier kann man einiges zu sagen, wobei Arno Schmidt, das ist natürlich das ist eine Literaturgattung für sich, der spielt in einer ganz eigenen Gewichtsklasse und hat für, ich glaube, Julia oder die Gemälde müsste das gewesen sein, ja, umfangreiche Studien zu Lovecraft angefertigt. Und das wiederum finde ich hochinteressant, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier über mehr oder weniger Weird Tales, Lovecrafts Geschichten. Das wissen die meisten vermutlich, sind in dem Magazin Weird Tales und in anderen sogenannten Pulp-Magazinen erschienen. Und das ist literarisch nun nicht wirklich die totale, die Nobelpreisverdächtige Klasse. Aber der Einfluss war enorm. Und sagen wir mal, die literarische Schaffenskraft, das literarische Niveau, was Lovecraft teilweise in seinen Geschichten gefunden hat, das war jetzt aber auch nicht unbedingt billiger Schund. Nein, absolut nicht. Da spiegeln sich durchaus seine philosophischen Ansichten, seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse kommen da eindeutig zum Tragen, sein Faible für Astronomie, teilweise auch seine Begeisterung für Chemie, Physik, Geometrie, alles Mögliche hat er da eingebaut. Aber immerhin noch in gut verständlicher Form. Also das sind keine Fachaufsätze, die irgendwie literarisch verbrämt sind, sondern er hat das nur so weit ausgedehnt, wie es der Geschichte dienlich war. Und in der Beziehung hat er sich wirklich dann auch als guter Schriftsteller meiner Meinung nach gezeigt. Ja, das wird... Entschuldigung. Ja, also man kennt das zum Beispiel von Stephen King oder... ich weiß nicht, wie heißt dieser erste Roman von dem Jonathan Franzen. Da merkt man halt, das sind Schriftsteller, die haben von gewissen Themenkomplexen keine Ahnung, arbeiten sich da rein, betreiben umfangreiche Recherchen und reiben das dann den Lesern auch so sehr offensichtlich unter die Nase und füllen dann so ein halbes Kapitel mit irgendwelchen Fachaufsätzen, was keine Sau interessiert in meinen Augen. Und das ist eben bei Lovecraft anders. Er weiß, worüber er schreibt. Er muss nicht irgendwie das herauskehren, dass er sich damit auskennt, was er tatsächlich an Wissen besaß. Das ist nur ein völlig geringfügiger Teil, den er tatsächlich in seine Geschichten eingebaut hat. Das wird man dann sehen, wenn man sich mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten oder seinen Aufsätzen auseinandersetzt. Er hat wirklich nur den Teil verarbeitet, den er gerade brauchbar fand für die Geschichte und sich da ansonsten sehr zurückgehalten. Wohingegen man möglicherweise bei der Erzählung Berge des Wahnsinns da anderer Meinung sein kann. Gut, da hat er teilweise längere Abschnitte, insbesondere über die Erdgeschichte, aber auch da ist es so, das macht Sinn in der Geschichte vor dem Hintergrund. Natürlich, das ist völlig richtig. Da muss ich sagen, ja, möglicherweise war es auch einfach so, weil er irgendwann das Interesse an der Geschichte verloren hat. Manchmal merkt man das dem an, er hat es geschrieben, er ist zufrieden und legt da aber keine Hand mehr dran. Aber darüber werden wir auch mit Sicherheit sprechen. Und was du so sagtest, dass viele Schriftsteller einem das wirklich unter die Nase reiben müssen, das sieht man auch bei dem eigentlich sehr hochgeschätzten Frank Schätzing. Auch der kann das seitenweise, wenn es sein muss. Ja. Und da bin ich einfach der Meinung, okay, ich weiß, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, du hast sie super gemacht, du kannst das auch. Also eine Präsentation von ihm muss schon extrem gut sein. Ich habe das nie selbst mitgemacht, aber gehört, dass der das wirklich hervorragend kann. Aber jetzt wirklich alles zu wissen, das muss ich nicht haben. Also ich muss nicht wirklich wissen, dass der Schriftsteller sich auskennt und es dann auch noch in Fachaufsätzen gesagt bekommen, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass er das kann, dann reicht mir das. Ich muss es nicht wissen. Ich muss es nicht bewiesen bekommen. Ja. Und das macht Lovecraft nicht. Nein, und deswegen sind Lovecrafts, also regelrechte Bücher oder regelrechte Romane, hat er eigentlich gar nicht geschrieben. Man kann zum Beispiel bei Die Berge des Wahnsinns oder Der Falschhals, Dexter Ward, auch nur von längeren Erzählungen sprechen. Und bei Leuten wie Frank Schätzing, Stephen King, Jonathan Franzen, das sind eben auch Berufsschriftsteller. Und da gilt es einfach, eine Seitenzahl auch vorzulegen. Also man kann nicht irgendwie mit so einem Novellenbändchen rauskommen. Das machen ganz wenig Leute nur. Die Leute mögen es einfach, so relativ dicke Bücher zu lesen. Ich hatte vor einiger Zeit, ich glaube, das haben wir schon mal drüber gesprochen, mal mit dem amerikanischen Schriftsteller Gary Lovisi und dem kanadischen Podcaster Jesse Willis eine Diskussion gehabt, wo sie sagten, alles über 350 Seiten ist höchst bedenklich, weil also man muss 350 Seiten müssen reichen. Ja. Ich sehe das tatsächlich genauso mittlerweile. Ich lese ja nun auch schon das ein oder andere Jahr und finde, alles darüber hinaus muss extrem gut sein. Selbst großartige Romane von Larry Niven verlieren irgendwann ihren Biss, wenn es zu ausführlich wird. Aber mal was anderes. Wie bist denn du zu Lovecraft gekommen? Ja, da haben wir einige Punkte jetzt tatsächlich schon angesprochen im Verlauf der Minuten, die wir jetzt uns schon unterhalten. Also wenn ich mich recht erinnere, war das 1988, da war ich 13, oder lass es 1989 mit 14 Jahren gewesen sein. Und zu der Zeit war die ergiebigste Quelle für Lovecraft in Deutschland die damals noch von Franz Rottensteiner betreute fantastische Bibliothek bei Suhrkamp. Und es wird einer dieser Bände gewesen sein. Auch da kann ich leider nicht mehr genau sagen, welcher es war. Ich weiß schon, bei dir war es ein ganz bestimmter. Und das wird auch deswegen eine andere Geschichte werden. Aber nichtsdestotrotz, es war einer dieser Bände. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dann im Anschluss wirklich alles besorgt habe, was da erschienen war von Lovecraft. Nur an eine Sache kann ich mich eben sehr gut erinnern. Ein Aspekt, der mich von Anfang an sehr beschäftigt hat, war eben das Necronomicon, jenes Zauberbuch, das Lovecraft einem verrückten jemenitischen Dichter aus dem 8. Jahrhundert zugeschrieben hat. Und das hat tatsächlich sehr meinen Nerv getroffen. Und sowohl mein Bruder, der auch zu dem damaligen Zeitpunkt von Lovecraft infiziert war, als auch mich, trieb wirklich die Frage um, ob dieses Buch tatsächlich existiert. Und wir reden jetzt über eine Zeit oder besser gesagt über eine Epoche, in der das Internet zwar schon existierte, aber Normalsterblichen, zumal in Deutschland, nicht zur Verfügung stand. Und man konnte nicht einfach eben eine Suchmaschine öffnen und mal eben Necronomicon eingeben und hat dann innerhalb von wenigen Sekunden 500.000 Einträge erhalten. wir sind wirklich mit aus heutiger Sicht bewundernswerter Naivität in die lokale Buchhandlung unserer ostwestfälischen Kleinstadt gestapft und haben einfach nach dem Necronomicon gefragt. Und das hat auch zu einigen Ergebnissen geführt. Also drei Titel möchte ich mal nennen. Über den einen haben wir eben schon gesprochen, die anderen beiden wirst du auch kennen. Und der erste Treffer war das Necronomicon von dem Schweizer Künstler, Maler Hans-Rudi Giger. Ja. Das ist ein großformatiger Bildband, der zum ersten Mal 1977 erschienen ist. Und der Gigers fantastische Airbrush-Kunst vereinigte, also spektakuläre Ansichten seiner Airbrush-Bilder. Und ja, das war natürlich brillant, so ein Buch in der Hand zu haben. Dieser Band übrigens wurde Ridley Scott während der Vorproduktion von Alien gezeigt und daraufhin hat er sich eben an Giger gewendet und ihm den Auftrag für Entwürfe und Designs für den Film Alien gegeben. Mit diesem Buch fing es an. Es kam dann auch noch ein zweiter Band heraus, den wir uns dann wenige Jahre, mein Bruder und ich, später zugelegt haben. Und dann ging es weiter mit einem anderen Buch, das heißt, bei Wikipedia existiert ein Artikel dazu unter dem Titel Simon's Necronomicon. Das ist, heißt The Necronomicon und ist herausgegeben von einem ominösen Simon. Das ist bei Avon Books in New York erschienen, zumindest die Paperback-Ausgabe, die ich habe, auch im Jahr 1977. Und das ist ein ziemlicher Blödsinn. Also das nimmt auf Lovecraft wenig bis gar keinen Bezug, hat eher so eine Schlagseite in Richtung Aleister Crowley und besteht zum Hauptteil aus Zaubersprüchen und Ritualen, Beschwörungsformeln, um die alten Götter zu erwecken. Also blödes Buch irgendwie. Ja, und das dritte Buch, Necronomicon, war dann das Buch der toten Namen. Das ist 1992 erschienen. Das muss also relativ neu gewesen sein, als wir uns das irgendwie zugelegt haben. Das ging ja dann über ein paar Jahre auch. Und das ist seinerzeit in der Edition AHA im Petra Schulze Verlag erschienen, in Bergen an der Dumme, das ist nördliches Niedersachsen. Und da sind eben so ein paar ganz interessante Artikel drin, unter anderem eine Einleitung von Colin Wilson, diesem Chef-Okkultist aus England, eine biografische Skizze von Sprague de Camp, der auch die Lovecraft-Biografie verfasst hat, von Angela Carter ist ein Aufsatz dabei und. Ja, das waren so im Prinzip die Erfahrung, die ich mit Lovecraft gemacht habe oder mit einem zentralen Aspekt seines Werkes, und die waren, wie gesagt, haben viel schwerer gewogen als die Person selber. Das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen auch verschoben. Ich habe natürlich auch was über Lovecraft erfahren, über ihn gelesen, aber diese Rezeption von ihm, insbesondere im Englischen oder auch im Amerikanischen, die war sehr wichtig für mich, vor allem weil ich mit 1988 fing ich auch an, Heavy Metal zu entdecken, und auch da hast du schon genannt, war ja ein Einfluss Metallica, Ride the Lightning Album mit dem Instrumental Call of Cthulhu. Dann habe ich mir einige Tage, bevor wir heute jetzt diese Folge aufnehmen, unabhängig davon eine legendäre Death Metal Platte von einer Band namens Deicide angehört, und heute Morgen fiel mir bei einem Lied namens Dead by Dawn auf, dass sich dieser Songtext auch über das Necronomicon dreht, und man kommt einfach in dieser Szene, auch an diesem Buch, nicht vorbei. Als letztes möchte ich noch nennen, ein letzter wesentlicher Einfluss, der mit dem Necronomicon zu tun hatte, weniger mit Lovecraft, aber wie gesagt, ist eben eine Weiterführung seines Werks. Das war der Film Evil Dead, auf Deutsch Tanz der Teufel, von Sam Raimi aus dem Jahr 1981. Ja, kommt das Buch auch drin vor, hat wie gesagt auch überhaupt nichts mit Lovecraft zu tun, ist aber egal, ist ein brillanter Horrorfilm, der seinerzeit mit so einer wirklich spektakulären Kamerafahrt Technik auch aufgewartet hat, und ist sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Also atmosphärisch dicht gemacht, gut gemachter Horrorfilm, ja. Das waren so meine ersten Erfahrungen, und jetzt bin ich mal auf deine gespannt. Okay, ich möchte zuvor mindestens 3 Sekunden in betroffenem Schweigen verharren und der fantastischen Bibliothek Suhrkamp gedenken. Ja, da musstet ihr jetzt durch. Okay. Die hat an Qualität, falls sie überhaupt noch existiert, sowas von nachgelassen. Die 80er Jahre waren die besten, was das angeht. Da hat man sich wirklich Mühe. Ja, Franz Rottensteiner, ne? Das war ja, die, genau. Unter dessen Ägide ist die aufgeblüht, und der ist dann, ich meine, 89, 90, 91, spätestens 92, glaube ich, oder nee, sogar bis 98 hat er das gemacht. Ja, und dann haben sie es angestellt. Also das ist nicht mehr ernst zu nehmen, was der Verlag sich da sowieso leistet dieser Tage. Aber lassen wir das. Ich setze bei den Necronomica noch einen drauf. Und zwar habe ich hier vor mir liegen aus dem Verlag Schikowski, ebenfalls Abdul Al-Hazred, das Necronomicon. Und noch dazu den kleineren Schlüssel Salomonis, die Goeta, aus den Aufzeichnungen von Gregor A. Gregorius. Und ja, dieses Buch habe ich mir gekauft, da wusste ich schon genug über Lovecraft, aber habe damals Mitte der 80er Jahre einen der vielen, vielen Sternartikel über Satanismus und Okkultismus gelesen. Und da war das Buch eine der schwarzen Bibeln, eines der gefährlichen und wirklich gefährlichen Bücher. Und darüber hinaus war es noch gefährlich. Und ja, ich habe es mir geholt und dachte mir, wie damals ohne Internet, wow, jetzt werde ich vom Buchhändler sehr merkwürdig angeguckt. Nö, hier, was weiß ich, 30 Mark und mach es auf. Ja, das war es dann auch schon. Also von wegen gefährliches Buch, ne? Ja. Das ist gefährlich für den Geldbeutel gewesen. Ich versuche trotzdem, mir das auch mal zuzulegen, weil ich davon auch schon eine Menge gehört habe. Du kannst ja ausleihen. Okay, nein, aber ernsthaft. Mitte der 80er Jahre war ich eine Zeit lang in England und habe damals Filme, es müsste da ungefähr gewesen sein, Der dunkle Kristall, glaube ich, ist da rausgekommen, Krieg der Sterne kannte ich natürlich, meine Mom hat mir jede Menge Comics mitgebracht, ich kannte den Herrn der Ringe, Kampf zwischen Feuer und Eis, damals war die Zeit der Heavy-Metal-Comics, das hat mich alles äußerst fasziniert und in England hatte ich das wahnsinnige Glück, in Cornwall zu wohnen, bei einer Familie, die hatte 4 Kinder und 2 Kids davon waren aktive Warhammer 40k-Spieler und Rollenspieler. Mitte der 80er Jahre war das noch ein bisschen was anderes. Da konnte man in White Dwarf noch eine Menge andere Systeme finden, wie AD&D, wie Stormbringer und Paranoia und auch Call of Cthulhu. Das war das erste Mal, dass ich irgendetwas mit Cthulhu gelesen habe. Später habe ich mir dann eine Menge Heavy Metal angehört und da, wie du schon sagtest, kommt man dann auch zwangsläufig mit irgendwie in Berührung. Aber damals, dieses Call of Cthulhu Rollenspiel, es lag in den Läden. Es war interessant, aber für mich nicht interessant genug. Aber ich wusste schon, dass es das gab. Und Ende der 80er Jahre dann habe ich mir zugelegt das große Buch der Fantasy aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Da war wirklich alles drin, was Rang und Namen hatte. Lord Dunsany, Edgar Rice Burroughs, Tolkien und tatsächlich auch ein gewisser H.P. Lovecraft. Es sind nur 3 Seiten über ihn, aber diese 3 Seiten waren hochinteressant und ich hatte das natürlich wiedererkannt. Es war dieses ominöse Cthulhu-Ding. Und habe die Kurzgeschichte gelesen, habe alle meine Anthologien durchgeguckt, ob es noch mehr von diesem Typen gab. Ich hatte tatsächlich sehr viele Sachen in verschiedenen Sammelbänden und bin dann auf meinen Streifzügen durch die Antiquariate und durch die Buchhandlung auf etwas gestoßen. Sprague de Camp, Lovecraft, eine Biografie. Damals noch im Ullstein Verlag, stark gekürzt erschienen. Das war 1989 ist die rausgekommen und ich habe sie mir direkt gekauft, sie auch direkt durchgelesen. Man hat ihr angemerkt, dass sie gekürzt war. Ich hatte immer das Gefühl, es wirkt etwas oberlehrerhaft. Aber warum Sprague de Camp so geschrieben hat, wie er geschrieben hat, ist ein Kritikpunkt, aber hat einen Grund. Darüber werden wir auf jeden Fall in einer Extra-Episode sprechen. Denn ohne Sprague de Camp gäbe es meiner Meinung nach diese großartige Lovecraft-Forschung, die wir jetzt haben, zumindest in den USA, gäbe es nicht. Das muss man dazu sagen. Ja, natürlich. Er ist ein Baustein oder einfach ein Puzzleteil, ja. Also der genauso seine Berechtigung verdient wie alles, was davor oder danach gewesen ist. Ja. In jedem Fall. Und habe dann den ein oder anderen gebrauchten Suhrkamp-Band tatsächlich gekriegt. Ich habe eine wunderschöne Ausgabe von den Katzen von Ulthar. Das Ding ist aus der Stadtbücherei rausgeflogen, habe es für 3 Mark gekauft, hat sogar noch vorne dieses Kärtchen drin und hinten das Fach für die Ausleihkarte. Es ist in einem wirklich beklagenswerten Zustand, aber es waren Traumlande-Erzählungen und die haben mich unglaublich fasziniert. Unter anderem die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, eine meiner absoluten Lieblingserzählungen, obwohl sie von Lovecraft ja eher so als ersten Entwurf geschrieben wurde. Ja, ist das noch mit einem gezeichneten oder gemalten Cover? Nee. Ist mit Foto ist oder? Nee, das ist so eine Mischung. Das sieht aus, als sei es, das ist ein Skarabäus, das sieht aus, als sei es eine Art Grabstein. Ach, das sind diese magentafarbenen Bänder. Richtig, ah, okay, genau. Okay, ja, ja. Steht leider nicht drin, wer es gemacht hat. Aber egal, es war eines meiner wichtigsten. Dann kam sehr schnell Azathoth, wo auch die autobiografischen Schriften drin waren und dann habe ich mich immer wieder mit Fantasy, immer wieder mit Lovecraft beschäftigt und dann kam 1992 raus Der Einsiedler von Providence und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist das erste Buch außer der Biografie von Sprague de Camp, wo man sagen kann, hier schreiben Leute über Lovecraft, unter anderem welche, die ihn wirklich persönlich gekannt haben. Seine Frau Sonja ist dabei. Es ist W. Paul Cook, einer seiner Freunde. Will Murray hat ihn wohl gekannt. Das sind alles Leute, die ihn kannten und die Persönliches berichten, die natürlich auch zur Mythenbildung beigetragen haben. Weil vieles, was Paul Cook oder was Sonja Davis schreibt, das sind ihre persönlichen Sichtweisen auf Lovecraft. Mich hat das nicht gestört. Zusammen mit Sprague de Camp war für mich Lovecraft sehr, sehr lange, bis ich Joshis Biografie gelesen habe, Ende der 90er Jahre, war für mich Lovecraft dieser Typ, der sich zurückgezogen hat, in seinem schlecht belüfteten Kämmerlein saß, umgeben von Büchern und der nur solche sich mit, er war wie ein Nerd, würde man heute sagen, sich verhalten hat. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und das Allerschlimmste war, so wollte ich auch sein, aber daraufhin mit lange Diskussion mit meinen Lehrern geführt. Ich war damals noch auf der Schule, kurz vorm Abitur, habe mich zurückgezogen, nur noch ein Monokel getragen und geübt, wie man eine Augenbraue angewidert hochzieht. Das ging natürlich nicht lange gut, aber was soll's. Es ist tatsächlich so, wenn man in einem bestimmten Alter Existenzialisten liest, dann trinkt man nur noch Espresso, trägt einen Rollkragenpullover und denkt sehr, sehr stark über irgendwelche existenzialistischen Sätze nach. Bei mir war das anders. Ich habe eigentlich nur über Lovecraft nachgedacht und wollte dem Ganzen etwas näher kommen. Wie ein Fanboy, kann man sagen. Ja, bewundernswerter Ausklang einer Jugend, würde ich das nennen. Ja, doch, in der Tat. Das Tolle ist ja, Lovecraft als er, ja, man kann nicht sagen, von der Schule ging. Darüber werden wir uns auch noch zu unterhalten haben. Wir können einen kleinen Spoiler hier setzen. Einen Highschool-Abschluss hat er nicht. Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Wir haben da ja eine Theorie zu entwickelt, warum das wir sagen können, zum Glück nicht. Aber die Jungen und Mädchen in der Abiturklasse bei mir, die haben ja irgendwie alle einen Plan gehabt und die haben gedacht, jetzt ist das Ganze vorbei, jetzt kommt was Großes. Und ich kann dann nur Lovecraft zitieren, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es wird irgendwas schiefgehen. Und was schiefgegangen ist, das verrate ich natürlich nicht, das ist meine Privatsache. Aber ich hatte genau das Gegenteil, ich konnte diesen Enthusiasmus nicht teilen. Und da fühlte ich mich ihm doch sehr, sehr stark verbunden. Ja, jetzt bringe ich noch mal eins meiner Lieblingszitate an oder das vielleicht daraufhin auch eins deiner Lieblingszitate geworden ist. Und zwar steht das in so einer Kurzbiografie in der Literaturzeitschrift Der Rabe. Die haben einen Band zum Thema Fantastik oder fantastische Literatur herausgebracht und da steht zu Lovecraft so ganz lapidar, guter Autor für schlechte Zeiten oder für schlechte Tage. Ja, das ist, als du mir das mal geschrieben hast vor ein paar Wochen, habe ich mir gedacht, genau so ist es. Es gibt nichts Erbaulicheres, das klingt jetzt sehr fies, nichts Erbaulicheres als seine Briefe aus New York zu lesen. Das ist natürlich gemein, aber mitzubekommen, dass sich da jemand in irgendeiner Weise irgendwie fremd fühlt und irgendwie das Gefühl hat, naja, das passt alles nicht so ganz zusammen. Das finde ich wundervoll. Das gehört zu solchen Schriftstellern. Ja, unter anderem auch wie zu Philip K. Dick, der auch einer meiner Lieblingsschriftsteller ist. Oder Paul Auster, der das ähnlich sieht. Das sind alles so Leute, die sagen, ja, mag ja sein, aber ich glaube nicht dran. Nein, natürlich. Also ich denke, da sind wir uns auch drüber einig, dass also so ausgewachsene Optimisten immer mit totaler Skepsis und mit totalem Argwohn zu begegnen ist. Ja, da könnte ich jetzt Namen nennen in der deutschen Literaturszene. Aber lassen wir das. Was ich toll finde, ist, es gibt immer wieder Anekdoten über Lovecraft. Und eine meiner persönlichen Lieblingsanekdoten, die kennst du auch, das ist die mit dem Kino. In den späten 20ern, man hat ja immer gesagt, Lovecraft hat nie gearbeitet. Naja, also Briefe geschrieben im Auftrag der Amateurzeitschriften, der Amateurpresse. Ghostwriting, auch da kann man beurteilen, was das für eine wirkliche Arbeit ist und eben für sich persönlich Forschung mit Enthusiasmus betrieben, das kann man auch mit Arbeit gleichsetzen. Aber er hat tatsächlich in den späten 20ern als Ticketverkäufer in einem Kino in Providence gearbeitet, in der Nachtschicht natürlich. Und das ist tatsächlich verbrieft. Also ein Uniprofessor, der Brown natürlich, Robert Kenny, hat es gesehen und Harry K. Probst hat das bestätigt. Vermutlich war das 1929 bis 1930. Dann saß er, man kennt das aus den amerikanischen Filmen, da ist diese kleine Kassengondel in der Mitte und man muss da das Ticket kaufen und darf man rechts rein und links raus. Und so muss er da gesessen haben in der Nachtschicht in Providence und hat dort Tickets verkauft. Das ist für mich eins der großartigsten Bilder, die es im Zusammenhang mit Lovecraft gibt. Ja, da muss ich jetzt nochmal nach dieser Illustration schauen. Also das geisterte vor einigen Wochen durchs Web. Ich weiß nicht, ob das das diesjährige Plakat für das Lovecraft Film Festival war. Ja. Hast du das gesehen? Da ist nämlich genau so eine Szene. Naja, genau so eine Szene ist gut. Genau so eine Szene ist zum Anlass für die Illustration für dieses Plakat genommen worden. Es ist dann am Ende natürlich ein sehr Lovecraftisches Plakat, auch mit einigen Monstern und dubiosen Gestalten, ja, und Tentakeln. Aber Lovecraft sitzt tatsächlich in dieser von dir beschriebenen Gondel und ja, reißt die Karten von den Viechern ab. Ich finde das einfach wundervoll. Und es gibt sehr viele, es gibt auch anrührende Bilder und es gibt alleine auch die Tatsache, dass sie ja sehr früh hat er seinen Großvater verloren. Und da ist die Familie ja nicht wirklich in die Armut abgerutscht, aber es wurde doch prekär, die finanzielle Lage wurde prekär. Und später in New York, da war er ja fast dauerhaft abgebrannt. Und auch nachdem er wieder nach Providence zurückgekommen ist, war seine finanzielle Lage nicht wirklich toll. Aber es gibt eine sehr anrührende Szene, das hat, glaube ich, Paul Cook geschrieben, dass Lovecraft immer wieder an einem Antiquariat in Providence vorbeigegangen ist, wo man tatsächlich noch bis in die 70er, 80er Jahre hinweg Bücher von seiner Privatbibliothek hat kaufen können. Er musste sie verkaufen, einfach weil er das Geld nicht hatte. Er musste Geld auftreiben und hat sich dann von solchen Dingen trennen müssen, schweren Herzens. Ja, und aber er hat dann teilweise auch wieder versucht, einmal veräußerte Bücher, wenn es irgendwie ging, wieder zurückzukaufen. Eine Lateingrammatik. Ja, zum Beispiel. Genau. Gut, okay. Das war so. Aber das stimmt, er hat es versucht und er hat diese Grammatik zurückgekauft und das finde ich ebenfalls ein wirklich rührendes Bild. Natürlich darf man bei aller Nostalgie und Sentimentalität nicht vergessen, dass auch Lovecraft seine dunklen Seiten hatte. Wobei das muss man differenziert betrachten. Jetzt rede ich schon wie Gerhard Schröder, man muss das differenziert betrachten. Ja, eine schöne Floskel, die auf alles anwendbar ist. Was kostet das Buch? Das muss man differenziert betrachten. Oder ist das Buch morgen da? Das muss man differenziert betrachten. Nein, es ist wirklich so, Lovecraft war ein Rassist. Ende. Aber, naja, er war kein Agitator. Er war niemand, der mit einem Bettlaken über dem Kopf durch die Gegend gelaufen ist und irgendwas angesteckt hat. Nein, er war ein merkwürdiger Rassist, möchte ich das mal sagen, um ein bisschen die Spannung zu halten für die Episode, die todsicher kommen wird, mit der wir uns auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ja, er hat wahrscheinlich für sich in Anspruch genommen, was auch, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Heavy Metal, was so gewissen Black Metal Bands in den letzten Jahren vorgeworfen wurde, die auch sehr nationalistische oder meinetwegen sogar auch rassistische Töne angeschlagen. NSBM. Ja, genau. National Socialist Black Metal. National Socialist Black Metal. Die haben sich tatsächlich versucht, so herauszureden oder so zu verteidigen. Nein, wir hassen nicht nur bestimmte Menschengruppen, wir hassen die gesamte Menschheit. Deswegen kann man uns auch keinen Rassismus vorwerfen. Ja, das ist schon eine sehr merkwürdige Sache. Und naja, Lovecraft selber, darüber muss man reden, das ist durchaus auf der einen Seite wirklich faszinierend und interessant, ohne das jetzt werten zu wollen. Aber ein Thema, was entweder so lange verbogen wird, bis man ihn quasi zum Marxisten gestempelt hat, oder aber unter den Tisch gefegt wird, oder man sagt rigoros, nein, der war ein Rassist, mit dem beschäftige ich mich nicht. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, steht halt jedem frei. Wir haben uns für so einen goldenen Mittelweg entschieden. Ja, in der Tat. Man darf es nicht darauf benutzen. Mhm. Ja, das ist mein ungefährer Lovecraft-Moment gewesen. Ich habe es dann an der Uni auch mit der ein oder anderen Arbeit tatsächlich geschafft, das akademisch zu bearbeiten, Lovecraft immer wieder zu zitieren oder es in irgendeiner Weise versucht, hier ein literaturwissenschaftliches Interesse zu treffen. Aber tatsächlich war das sehr dünn gesät. Kaum jemand kannte ihn, an der Uni wohlgemerkt. Ich sage jetzt nicht an welche, aber naja, was soll's. Und ich glaube, das kann man auf viele Unis übertragen. Ja. Ich bin ja schon lange raus, ich darf das sagen. Und trotz alledem habe ich das gemacht. Ich habe es literaturwissenschaftlich bearbeitet und finde immer noch, dass es ein faszinierendes Thema ist. Und tatsächlich, was ich auch noch schnell reinschmeißen will, einfach so ist, eine andere gewagte These, dass Franz Kafka und H.P. Lovecraft eine Menge gemeinsam haben. Ja, das werden wir dann im Laufe deines Kafka-Podcasts, der vielleicht auch noch dieses Jahr erscheinen wird, einmal sprechen. Da hat mir jemand gesagt, mach das doch. Ja, natürlich. Dem kann ich mich nur anschließen. Gerne, gerne. Wenn mir das einer angemessen honoriert, würde ich das gerne tun. Denn das ist ja noch mehr Recherche. Wobei ich sagen muss, ich habe gut 2 Meter Lovecraft, wenn ich Lovecraft dazu nehme, sind es 3 Meter Lovecraft und Lovecraft-Sekundärliteratur, die hier in einschüchternder, fast schon altarhafter Form genau vor mir sind. Also wenn ich irgendein blödes Zeug erzähle, fällt mir was auf den Kopf und sorgt dafür, dass das sofort aufhört. Und darüber dreut 1 Meter Kafka Sekundärliteratur. Also es ist nicht so, dass ich nicht recherchieren kann. Aber einer der Uni-Professoren warf mir vor, nachdem er eine meiner Arbeiten gelesen hat, nicht Kafka, sondern Lyotard und die Postmoderne. Sie sind ein Filigranwissenschaftler. Bleiben Sie allgemeiner. Okay, so viel dann dazu. Also es könnte dauern, wenn ich mit der Recherche anfange, könnte es dauern, bis ein solcher Podcast über Kafka zustande kommt. Ja, deswegen. So. Und deswegen müssen wir auch hier bei Arkham Insiders immer versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ja, ich weiß. Und ja, der Kompromiss heißt, dass wir jetzt leider schon zum Ende kommen müssen. Unserer ersten Folge. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben euch neugierig gemacht natürlich und hoffe sehr, dass ihr bei den nächsten Folgen dabei sein werdet. Und verabschiede mich. Ich bin Mirko. Und ich bin Axel. Ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ja, denn wir sind hier bei ArkhamInsiders.com. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.